1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themensendung und das Thema heißt Phobien. Ich möchte sehr gerne mit euch über ungewöhnliche Ängste sprechen. Also zum Beispiel der Angst vor Spinnen, der Angst vor Knöpfen. Ich würde gerne auch mit euch über Sozialphobien sprechen oder über die Angst, den eigenen Herzschlag zu hören und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele ungewöhnliche Ängste und Phobien. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ach, ich hatte ja noch was mitgebracht. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Entschuldigung, Stimme ist immer noch nicht gut. Müsste jetzt durch. Ich habe hier mitgebracht ein Stück Textil in Form eines kleinen Handtuches. Und ich werde mir jetzt etwas machen, was auch unter Umständen eine Phobie auslösen kann. Nämlich, also, ich habe jetzt, das muss ich den Radiohörern erklären, ich habe jetzt in dieses Handtuch hineingebissen. Und wir haben gestern hier viel gelacht in der Redaktion. In der Tat haben wir zwei Leute hier im Kollegenkreis, die das nicht ertragen können. Also sie können das weder selbst machen, dann wird denen ganz mulmig, dann kriegen die Schweißausbrüche, noch können sie es sehen. Die mögen das gar nicht gerne sehen, wenn jemand da reinbeißt. Also das gibt es auch. Das wusste ich auch nicht, dass es das gibt, aber es gibt's. So, nun bin ich gespannt, was wir im Laufe der Sendung alles zu hören werden. Hier ist Anni. Anni ist 22. Ja. Hallo, hallo Anni. Hallo. Hallo Domian. Ja, wir reden auch über Phobie. Ja. Ja. Ich habe Angst vor Luftballons. Ach, das ist doch so schön, ein Luftballon. Nee, also gar nicht. Kannst du das erklären? Ja, also es fällt mir sehr schwer, das zu erklären, weil ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Wie lange hast du es denn schon? Seitdem ich klein bin. Also ich weiß, wir haben Kinderfilme, zum Beispiel, darauf kann man sehen, da habe ich mit dem sogar gespielt. Mhm. Da habe ich die auch zerplatzen lassen. Was den Kindern immer sehr viel Spaß macht, ne? Ja, ja. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann hat es dann angefangen, dass ich dann die gar nicht mehr mochte. Und ja, im Moment ist, also das ist schon seit jetzt Jahren so, seitdem ich klein bin. Ich halte mir die Ohren zu. Früher habe ich auch geschrien, das mache ich heute nicht mehr. Mhm. Und dann renne ich einfach weg. Wenn du sie nur siehst? Ja, wenn ich sie nur sehe, rieche, also wie auch immer. Du magst auch den Geruch nicht, das Geräusch auch nicht, wenn man die anfasst. Das knirscht dann ja so. Nee, da kriege ich jetzt die Gänsehaut. Da kriegst du Gänsehaut. Das ist genauso wie mit dem in irgendein Textilstück beißen, ja, was ich gerade gezeigt und gesagt habe. Hat es mit der Farbe der Luftballons was zu tun? Nee. Also es ist egal, welche Farbe die haben. Das weiß ich nicht. Die Größe, also gut, mit kleinen Luftballons geht es noch, aber sobald die größer sind, geht es ganz extrem. Und was ist, wenn du siehst, dass jemand einen Luftballon zerplatzen lässt? Ich meine, man merkt ja, wenn jemand zum Beispiel vorhat, den zerplatzen zu lassen, merkt man das ja. Der macht ja dann irgendwelche Gesten oder so. Ja. Und da gucke ich schon gar nicht hin. Also ich kann das auch nicht sehen. Dann werde ich ganz nervös. Das Zerplatzen ist dann noch besonders schlimm. Ja. Ja. Wobei, das finde ich sehr komisch, weil zum Beispiel, man hat ja auch früher so Brötchentüten aufgeblasen und einfach so zerplatzen lassen. Und das macht ja zum Beispiel gar nichts aus. Das mache ich auch selber dann. Aber Luftballons geht gar nicht. Das Komische an diesen seltsamen Phobien oder Ängsten oder was man, wie man das benennen mag, das kann man wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht wirklich erklären. Nee. Das hat man irgendwie mal bekommen. Wahrscheinlich ein tiefen Psychologe kann das vielleicht irgendwann rauskriegen, wenn man sich die Mühe machen würde. Aber selbst wenn man persönlich intensiv drüber nachdenkt, kommt man gar nicht drauf. Was würde passieren, wenn ich dir jetzt, du bist 22 Jahre alt, wann hast du Geburtstag? Im Juni. Im Juni, genau. So, wenn ich im Juni zu dir käme mit 23 wunderschönen großen Luftballons. Nee, also ich weiß nicht, ich habe mir mal vorgestellt, wenn zum Beispiel, weiß nicht, meine Schwester hatte das mal. Die hat einen Luftballon bekommen mit so einem Herz von ihrem Freund. Mhm. Und also ich glaube, ich würde, ich meine, der Typ kann dann nichts dafür, aber ich glaube, ich würde dann sauer werden. Weiß ich nicht. Also ich ja, genau. Was ist das für eine körperliche Reaktion? Wir spielen das mal durch. Ich komme zu dir, denke, ich mache dir eine ganz große Freude mit 23 tollen Luftballons, richtig so ganz schicken und groß und sehen einfach schön aus, komm zu dir in die Wohnung. Also okay. Quetscht die so richtig durch das Treppenhaus und kommt zu dir in die Wohnung damit rein. Was würde das körperlich und psychisch bei dir auslösen? Also ich würde auf jeden Fall sehr nervös werden. Mhm. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht freuen. Ich würde auch nicht so tun oder so. Ich glaube dann, nee. Also ich weiß nicht, was ich dann tun würde. Wenn diese 23 Luftballons dann bei dir zum Beispiel in deinem Flur, in deiner Wohnung, erstmal unter der Decke kleben blieben, was wäre dann, wie wäre das für dich? Das wäre auch schlimm. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dich sofort wegschicken. Ich würde sagen, geh bitte mit den Dinger wieder raus. Nein, ich weiß nicht. Jetzt am Wochenende war das erst. Da waren wir im Fußballstadion. Ja. Und da machen die, also diese Ultraszenen, die machen ja immer so Choreografien, ne? Mhm. Und die hatten dann auch Luftballons aufgeblasen, ganz viele Luftballons. Und wir stehen immer so unter denen drunter. Mhm. Und dann haben sie die alle natürlich, wenn die Mannschaft eingelaufen ist, haben sie die dann alle geworfen und dann lagen die natürlich alle rum. Mhm. Und dann gibt's da natürlich so Leute, die treten dann drauf oder mit Zigarette oder so, mhm, dass die dran gehen. Und dann platzen die und ich stand dann zwischen die ganzen Luftballons und mir war richtig unwohl. Also ich hatte mir dann auch immer die Ohren zugehalten. Mhm. Ein paar Leute haben da dann um mich herum gemerkt, haben dann auch extra die Luftballons zerplatzen lassen so. Ja. Also ich, am liebsten wäre ich weggelaufen, am besten über das Spielfeld sofort weg auf die andere Seite oder so. Ist das bei dir so, was ich gerade von meinen Kollegen hier erzählte, gibt es eine körperliche Reaktion, dass du Gänsehaut bekommst? Ja. Oder Gänsehaut. Schweißausbruch oder sowas? Ich glaube, wenn, also bei ganz großen Luftballons würde ich auch Schweißausbrüche kriegen, aber sonst werde ich nur, also ich fange manchmal sogar an zu zittern. Es gibt ja diese klassischen Luftballons, wie wir sie von früher kennen. Und es gibt diese etwas, die gibt es nur auch schon eine ganze Weile, aber die sind so aus, wie aus so Metallfolie. Ja, die sind genauso schlimm. Die sind genauso schlimm, ah ja. Also damit könnte man dich auch nicht erfreuen. Nee, also erfreuen, ich kann aber an diesen Dingern kann ich aber vorbeigehen. Also ach, da kann ich, die kann ich auch angucken, die könnte ich auch so in der Hand halten, aber mit nach Hause nehmen würde ich es auch nicht. Also allerschlimmsten sind die klassischen Luftballons aus, ja, Gummi. Genau. Die quietschen und die so riechen, genau, so wie man das kennt. Also, dann müssen deine Freunde sehr darauf achten, dass sie dir zum Geburtstag so etwas genau nicht und nie schenken. Genau. Und wenn du irgendwann mal ein Kind hast, dann... Dann kriegst du Luftballonsverbot. Genau, das gibt's dann auch nicht. Das geht dann einfach nicht. Anni, danke für deinen Anruf. Ja, nichts zu danken. Alles danke, Gute. Dass du durchgekommen bist. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit Julia. Und Julia ist 24. Guten Morgen, Julia. Hallo Domian, kannst du mich hören? Ich kann dich wunderbar hören. Zum Thema, zum Thema Phobien. Ah, ich bin total aufgeregt. Also bei mir geht es um Typophobie. Typophobie? Typophobie. Typophobie. Also T-R-Y-P-O. T-R-Y? Mhm. Und genau. Was heißt das? Also... Das ist im Prinzip eine Angst oder so ein Unwohlsein, wenn man Oberflächen anschaut, wo unsymmetrische Löcher sind. Und auch zum Beispiel, wenn in diesen Löchern etwas drin ist. Also das ist sehr unangenehm. Oberflächen, ich will gerade Oberflächen mit unsymmetrischen Löchern. Was ist denn das? Ja, also, ich gucke mal gerade mich hier so um, ob ich irgendwas habe im Studio. Eigentlich nicht. Ich hatte euch per E-Mail auch noch Fotos geschickt, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich frage mal meine Regie, ob wir die Fotos vorliegen haben, mhm, und ob wir die einblenden können. Nee, können wir leider nicht aus irgendeinem technischen Grund. Schade. Beschreibt das doch mal, wie das wie so eine Oberfläche aussieht. kurz überlegen. Also ein ganz typisches Bild sind zum Beispiel die Samenstände von der Lotusblüte. Die sehen ein bisschen aus wie so ein Duschkopf. Allerdings haben die halt unterschiedlich große Löcher. Diese Samenstränge von der Lotusblüte, wer kennt denn das nun? Ja. Ja, jedenfalls sind es Löcher und in diesen Löchern sind halt diese Samen mit drin. Oder vorhin ist mir auch noch eingefallen, ich ekle mich zum Beispiel auch sehr, sehr vor diesen Samenkapseln vom Mohn, weil da eben auch so Löcher sind. Mhm. Aber das sind doch keine Oberflächen dann. ich habe es gerade so verstanden, also müssen es gerade Oberflächen, also ebene Oberflächen sein mit verschiedenen Löchern drin? Nicht unbedingt. Also sehr typisch ist auch, dass diese Phobie sich anknüpft an Löchern in der Haut. Löchern in der Haut? Zum Beispiel sehr große Poren, wenn jemand im Gesicht sehr große Poren hat oder zum Beispiel sehr pockennarbig ist, also wo diese Löcher relativ tief in die Haut hineingehen. Ja, haben manche Leute auch in der Nase zum Beispiel. Ja, ja, genau, also gerade an der Nase finde ich das irgendwie sehr schlimm. Also ich meine, mir tut's immer sehr, sehr leid, wenn ich dann irgendwie weggucken muss, aber ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das sehe. Genau, das ist dann auch so wie eine Gänsehaut, wenn du einen Menschen mit einer großporigen Nase siehst zum Beispiel. Das ist Gänsehaut und so ein Kribbeln auf der Kopfhaut. Mhm. Ja. Du hast ja sogar gerade schon so einen Fachbegriff genannt, Trypophobie, ne? Genau. Trypophobie. Ist das eine anerkannte Phobie? Ist das, ich habe gelesen, dass diese Phobie noch nicht offiziell anerkannt ist. Allerdings soll es wohl sehr, sehr viele Menschen geben, die das haben, aber das halt noch nicht wissen. Wie ist es denn mit einer Honigwabe? Es geht. Ich überlege gerade noch so Beispiele, wo ich mir das besser vorstellen kann. Honigwabe geht. Solange die Honigwabe irgendwie relativ sauber ist oder sich nur Honig darin befindet, geht es. Aber, aber ich hab auch schon zum Beispiel in Dokumentationen über Bienen, kommt so etwas ja auch vor, dass diese Honigwaben allerdings noch verschlossen sind, dass allerdings diese kleinen, fertigen Bienen eben durch diese Löcher durchkommen. Mhm. Und wenn etwas in diesen Löchern ist und dann herauskommt, das ist sehr unangenehm. Da wir beide uns hier schon so schwer tun, da so Beispiele zu finden, heißt das ja für mich, abgesehen von den großporigen Nasen, dass das gar nicht so oft vorkommt. Richtig. Das ärgert dich auch gar nicht so sehr dann im Alltag. Genau, also dein Kollege hat mich vorhin auch gefragt, inwieweit mich denn das im Alltag irgendwie beeinträchtigt. Mhm. Und eigentlich nicht wirklich. Also mir ist auch kein konkretes Beispiel eingefallen. Mhm. Wann ist es dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass du vor diesem Anblick einen gewissen Ekel hast? Ich habe mal ganz zufällig im Internet, also ich meine, ich bin sehr viel im Internet unterwegs und habe dann eben zufällig so ein typisches Trypophobie-Bild gesehen. Mhm. Da hatte jemand auf die Haut eines Mädchens so eine Löcher draufgeschoben, mit Photoshop drauf gemacht. Mhm. So eine Fotomontage war das. Und ich habe geschrien und habe mich so richtig weggedreht so richtig extrem habe ich darauf reagiert. Ich hatte so etwas vorher noch nicht gesehen und habe mich dann gewundert, wieso ich da so extrem drauf reagiere. Und habe dann halt so ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, dass ich im Prinzip auf jedes dieser Bilder so in der Art reagiere. Achso, das heißt, das Aha-Erlebnis hattest du bei der Recherche beim zufälligen Rumsurfen im Netz? Genau. Nicht früher schon, als Kind oder als Jugendliche, dass du irgendwas in der Natur gesehen hast oder... Also ich habe mich halt... Mit den Nasen, das musst du doch schon vorher irgendwo mal gesehen haben bei Menschen. Also gerade da dachte ich halt, vielleicht ist es einfach normal, dass man irgendwie sich davor ekelt. Vor Hautunreinheiten ekelt. Das ist ja jetzt auch nicht... Ja. Aber ich erinnere mich, dass damals in der Schule, also gerade in der Pubertät haben ja alle Pickel und so. Und gerade die Gesichter, wo sehr, sehr viele Pickel waren und die Pickel sich teilweise auch falten, zum Beispiel nur auf der Wange. Also ich hatte da schon Schwierigkeiten, teilweise im selben Treppenhaus mit diesen Personen zu sein, wobei ich mir da auch kein Rennen drauf machte und irgendwie tat mir auch leid, weil die können ja nichts dafür. Nachdem du jetzt weißt, was es ist und wie man es vielleicht sogar benennt, achtest du da mehr drauf? Wird es schlimmer? Ich google nicht absichtlich danach. Mhm. Weil das wirklich, die Reaktion ist wirklich abrufbar. Wenn ich jetzt bei Google Trypophobie eingebe und mir diese Bilder anschaue, dann geht es direkt los mit Gänsehaut, mit Unwohlsein, dann juckt die Kopfhaut, dann juckt der ganze Körper, ich muss mich überall kratzen. Das ist wirklich verrückt. Und kein Mensch kann erklären, woher das kommt und warum das ist. Warum haben Menschen so, bei dem einen ist es der Luftballon, bei dir ist es sowas. Ja, also wobei das eventuell damit zusammenhängt, dass man vielleicht ist es so eine Urangst, dass man Angst hat, dass etwas in den Körper eindringt. Ja, gut. Also ist ganz schlimm, es gibt zum Beispiel diese Botflies, ich weiß allerdings nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das sind Fliegen, die ihre Eier in deine Haut hineinlegen. Ja gut, also die stechen in die Haut. Die mögen wir alle nicht. Ja, aber vielleicht ist das irgendwie so eine Urangst. Also ja, ich merke auch, ich müsste eigentlich, also ich versuche auch jede Mücke zu erschlagen, weil ich irgendwo innen drin auch so diese Angst habe, dass da Parasiten sind, die so ein Loch irgendwie sind. Also aber ich Julia, bin ja zum Glück hier. Im Grunde genommen, aber so im Großen und Ganzen belästigt dich das im Alltag nicht. Das ist schon wirklich mal gut. Nein. Und dann kann man damit ja auch leben. Danke dir auch für deinen Anruf, Julia. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, dass ich angerufen wurde. Und du machst eine ganz, ganz tolle Sendung und ja. Dankeschön, Julia. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Also wir haben die Julia zurückgerufen. Sie hat natürlich angerufen und dann haben wir sie wieder zurückgerufen. So machen wir das ja immer. Hier ist Christine. Christine ist 49. Christine, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was für eine Phobie oder außergewöhnliche Angst hast du? Ich habe eine Phobie, die hat sogar einen Namen. Das nennt sich Emetophobie. Das ist die Angst vor dem Erbrechen. Ah, ja, das habe ich schon mal gehört, hier auch in der Sendung. Emetophobie heißt das. Emeto mit M. Emetophobie. Ja. Emetesis ist, glaube ich, das Erbrechen oder so ähnlich. Die Angst vor dem vom Erbrechen. Wobei das nicht nur mich selbst betrifft, sondern ich kann es auch nicht ertragen, wenn es in meinem Umfeld passiert. Wenn du zufällig, auch jetzt ist Karnevalszeit und du wärst zufällig dabei, dass sich jemand neben dir übergibt, was ist dann? Ich bin nicht zufällig dabei, ich gehe überhaupt nicht raus. Gar nicht. Auf solche Veranstaltungen schon mal überhaupt nicht. Überall, wo es Alkohol gibt, bin ich nicht zu finden. Mhm. Nee, geht gar nicht. Also dem gehe ich wirklich weitestgehend aus dem Weg. Hast du es denn schon mal erlebt, dass du gesehen hast, wie jemand erbricht? Ja. Und was? Leider schon häufig. Und was war dann für dich? Wie hast du das empfunden? Ich kriege Panikattacken. Also richtig heftig. Erstmal kommt der Fluchtreflex. Mhm. Den ich direkt auslebe, das war auch, ich habe zwei Kinder, muss ich dazu sagen, und selbst wenn es bei denen war. Ich wollte sagen, Kinder erbrechen ja auch schon mal. Oh ja, und das ging gar nicht. Also wirklich, ich bin weggelaufen. Du bist weggelaufen. Ich konnte mit den Kindern auch nicht alleine sein. Entweder mein Mann war da, du konntest das auch nicht aufwischen. Das ging komischerweise. Das Kind musste nur weg sein, weit weg von mir, irgendwo in einem anderen Zimmer. Dann konnte ich das sauber machen. Mhm. Das hat mich soweit nicht gestört. Wann hast du das letzte Mal erbrochen? Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das war im Oktober 1982. Oh, das ist lange her. Du sei froh. Oh, das bin ich. Ich habe auch reichlich Medikamente, die ich häufig und gern nehme, die eben eventuelle, also wenn mir mal übel wird oder wenn, ein Kollege, Kollegin, Magen-Darm-Grippe oder sowas hat oder im Umfeld, dann muss dazu sagen, ich arbeite im Handel und wenn ich an der Kasse sitze und bei mir kauft jemand Cola, Salzstangen und Bananen, weiß ich Bescheid. Mhm. Und auch dann nehme ich schon vorsorglich diese Tabletten gegen das Erbrechen. Wie war das damals, als du dann selbst erbrochen hast? Für dich, wie hast du es empfunden? Also in dem Moment habe ich es als erleichternd empfunden. Ach. Merkwürdigerweise. Du bist also nicht in Panik ausgebrochen. Damals nicht, das wird mit den Jahren immer schlimmer. Du meinst, wenn es heute passieren würde, würdest du in Panik ausbrechen? Ja, ja. Welche konkrete Angst verbindest du damit auf deine Person bezogen? Wenn jemand in meinem Umfeld eine Magen-Darm-Grippe hat, dann denke ich stecke mich an und es passiert mir auch. Und das ist. Ja, okay, das habe ich verstanden. Aber welche konkrete Angst hast du bei der Vorstellung, wenn ich Christine erbreche, vor was hast du da Angst? Ich kann es nicht sagen. Ich kann weder das Geräusch ertragen, noch es zu sehen. Also nicht die Angst, zu ersticken zum Beispiel, sich zu verschlucken, so etwas, das ist es nicht. Nein, gar nicht. Nein, es ist nur der Akt an sich, was mir sofort eine Panikattacke auslöst. Wie lange hältst du eine Panikattacke dann an? Sagen wir mal so, wenn ich von einer Kollegin zum Beispiel höre, deren Tochter das hat, dann dauert das eine Woche, bis ich wieder einigermaßen zur Ruhe komme. Wie, nur wenn du es gehört hast? Nur wenn ich gehört habe, meine Tochter ist krank, die hat das und das, dann denke ich immer, also eine Woche könnte das dauern, bis eben betreffende Kollegin sich angesteckt hat und dann dadurch mich ansteckt. Okay, aber wenn du das konkret gesehen hast, ein Erbrechen, und du hast eine Panikattacke, wie lange hält die denn an? Oh, die hält gut 2 Stunden an. Ich habe zwar Medikamente dagegen, dann auch, aber also gut 2 Stunden, bis ich wieder ich selbst bin. Das auf jeden Fall. Wie ist das, wenn du so etwas beispielsweise im Fernsehen oder in einem Spielfilm siehst? Sowas gucke ich gar nicht. Also mein Fernsehprogramm beschränkt sich auf Schwarz-Weiß-Filme von früher. Damals gab es sowas nicht. Da erbrach man noch nicht im Fernsehen. Da zeigte man das nicht. Ja, das stimmt, ja. Man kannte das schon, aber damals waren die Regisseure damit zufrieden, wenn sich betreffende Person, der übel war, die Hand vor den Mund hielt und rausrannte. Ja, genau. Dann wusste trotzdem jeder Bescheid. Ja. Hey, du guckst gezielt danach suchst du dein Fernsehprogramm aus, dass dir ja nicht so etwas begegnet im Fernsehen. Hallo? Christine ist weg. Hallo, Christine? Christine ist weg. Das tut mir leid. Hallo? Nee. Na gut, dann machen wir weiter mit Susi. Und Susi ist 39. Guten Morgen, Susi. Ja, hallo Domian. Hallo Susi, welche Phobie hast du? Welche Angst? Das ist die Angst, die du letzte Woche genannt hast. Die Anatidaphobie. Das ist die Angst mit der Ente. Das ist ja ein bisschen lustig, ne? Die Angst von einer Ente. Nee, finde ich nicht, weil ich musste deshalb einen Umzug machen und in eine andere Stadt umziehen. Das war nicht lustig. Also aber jeder lacht. Ich habe ja vorige Woche so gesagt, weil das ist etwas Anerkanntes, aber das ist ja nichts Anerkanntes. Das entstand ja im Film. Ich weiß, und es gibt da auch so einen ganz tollen Cartoon irgendwie, aber es ist tatsächlich so, dass diese Anatidaphobie mittlerweile unter die Phobien gerechnet wird. Ich habe deswegen Psychotherapie gehabt. Das ist, ja, ich arbeite als OP-Schwester. Das ist immer witzig, wenn ich den Leuten vor der OP sage, sie brauchen keine Angst haben, und ich im Hinterkopf habe, aber du selber hast Angst vor der Ente. Also, jetzt ganz im Ernst, du verarschst mich nicht. Nein. Nein, du bist eine Frau mit einem seriösen Beruf, mit einem anspruchsvollen Beruf, und ja, also als OP-Schwester, und sagst aber, ich habe Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Richtig, und es geht wirklich nur um den Blick. Ich glaube nicht, dass sie mich angreift. Es geht um den Blick. Du erträgst es nicht, von einer Ente angeschaut zu werden. Nee. Ich wurde auch schon jetzt von eurem Team gefragt, was es ist. Mhm. Ich denke, es ist dieser starre Blick ohne irgendeine Mimik im Gesicht dabei. Und dieses, dass das so ein durchdringender, strenger Blick ist. Habe sonst eine total hohe Tierliebe. Es kann also auch nicht daher rühren, dass ich irgendwie Angst vor Tieren habe. Aber den Blick ertrage ich nicht. Der ist streng, der durchdringt, und ich finde, die rannt halt auch einfach nicht auf. Also ja, ich kann mich gar nicht erinnern, dass mich mal eine Ente angeguckt hat. Gucken Enten einen lange an? Ich glaube, ich befürchte, wenn man Angst davor hat, bildet man sich wahrscheinlich ein, dass es länger ist. Ich gehe aus der Situation raus, wie eben die eine Dame vor mir aufsagte, die Christine war es, glaube ich, die dann rausläuft da und die Flucht antritt. Das mache ich auch. Also ich warte nicht ab, ob die mich lange beobachtet. Mir reicht das kurz. Aber da meine Eltern mich ja als Kind immer mitgeschliffen haben zum Entenfüttern, haben die dann länger geguckt. Und ich fand das schon nicht toll. Genau, ich wollte jetzt fragen, seit wann du das so bemerkt hast? Das heißt also als Kind schon. Ja, ich wollte nie Entenfüttern. Meine Eltern haben es daraufhin hinausgeführt, dass mich mal ein Schwan angegriffen hat dabei, und haben dann gemeint, sie müssen die Angst nehmen, haben mich immer wieder mit hingeschliffen. Du mochtest nicht diesen Blick der Enten. Aber das ist ein guter Stichwort mit dem Schwan. Wenn ein Schwan mich jetzt lange anguckt, was dann? Finde ich genauso schlimm. Aber da hatte ich wirklich Angst, dass er angreift. Das ist was anderes. Von dem fühle ich mich nicht beobachtet. Da habe ich Angst. Ich spiele mal so ein bisschen durch. Und wenn dich ein Huhn lange anguckt? Also Huhn finde ich fast genauso eklig. Der Kollege, der Roland, der fragte eben nach Tauben, da geht's. Das finde ich nicht so schlimm. Huhn finde ich auch eklig. Ich finde diese ruckeligen Kopfbewegungen eklig. Bei der Taube ist das zwar auch, aber da ist das nicht so schlimm. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich bei Enten, auch bei Hühnern, stimmt, jetzt wo du sagst, ich finde, die beobachten einen einfach länger. Man kann es ja jetzt noch weiterführen. Man kann es ja generell auf Tiere beziehen. Wenn dich jetzt zum Beispiel ein Hund oder eine Katze lange anschaut. Habe ich selber. Das macht ja nichts. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Weil ich finde, die haben noch im Gesicht eine gewisse, dass man weiß, was die im Prinzip mit dem Ohren spielen oder so. Man hat im Prinzip ein Gefühl, dass dieser Hund gerade böse oder nicht böse ist. Wenn dich ein Krokodil zum Beispiel lange angucken würde. Hab noch nie. Also ich gehe nicht in den Zoo, wenn das die nächste Frage ist. Ja, wegen dieser Sorge? Ja, da wird mir zu viel so ein Gefiederkram. Da gehe ich nicht hin. Ja. Also ich war noch nicht, muss ich nicht haben. Als Kind bestimmt, aber nicht jetzt. Also es ist bei dir dann auch so ein, es ist eine Art Ekel, den du empfindest. Das ist Angst. Ich habe eine Psychotherapie gemacht und die haben versucht, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mittels Eye-Rep Movement. Mit was? Also mit dieser Augenbewegung, wo der Psychotherapeut den Finger hin und her bewegt. Mhm. Und man folgt dem Finger. Ja. Und denkt dann an diese, bringt sich selber gedanklich in die Situation. Ja. Das habe ich gemacht und es endete in einer Panikattacke. Es ging nichts mehr. Du hast eine Psychotherapie wegen dieser Angst gemacht? Ich habe die damals mit Kontrollzwängen angefangen und habe das dann angesprochen und hat sie gesagt, das versuchen wir mal, obwohl die mich erst auch nicht für voll genommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dann haben wir es mal versucht mit diesem und das ging ganz nach hinten los, das ging gar nicht. Ich habe tatsächlich dann nochmal eine nur deswegen gemacht, weil ich wollte aus Hannover, liebe Hannoveraner, hallo, nicht weg, aber der Maschsee ging nicht. Der was ging nicht? Der Maschsee, mit den Enten. Ach so, der Maschsee, wegen der Enten. Ja. Wegen der Enten. Das ist eine tolle Stadt, aber zu viele Enten. Du hast gerade gesagt, da gab es auch Kontrollzwänge. Ja, genau. Das war während meines Studiums. Ich habe erst studiert und dann habe ich das später aufgehört und habe die Ausbildung zur OP-Schwester gemacht. Das ist ja auch eine Art von Angst, von Phobie vielleicht. Kann man sagen, dass so etwas dann auch irgendwie vielleicht einen Zusammenhang hat, zusammenhängt? Das weiß ich nicht. Der Waschzwang, also das konnte mir auch nicht beantworten, die Psychotherapeutin, weil die habe ich, Waschzwang oder sowas nicht. Ich hatte es nur während des Studiums und das wurde mir erklärt, dass ich einfach mich selber unter Druck gesetzt habe und mich damit überfordert habe. Ach so. Und das war ja auch weg, als ich dann aufgehört habe und dann war das weg, aber das mit den Enten blieb. Das ist ja quasi immer da schon. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht hatte. Ja. Ja? Lebst du jetzt in einem Ort, einer Stadt, wo wenig Wasser ist? Wo wenig Gewässer sind. Wenig Gewässer. Ja, genau. Deswegen sage ich einmal, es ist nicht witzig, weil das hat auch Kosten verursacht und alles Mögliche. Aber das ging mit Hannover leider nicht gut. Ideal wäre es für dich, wenn du in die Berge ziehen würdest. Da gibt es gar keine Enten. Ja, so ein bisschen so wohne ich jetzt auch. Aber ich habe wegen eines Schwarms Enten, der mal startete, als ich an einem Teich vorbeigefahren bin, fast einen Autounfall gebaut und die guckten mich nicht an, die starteten nur. Was machten die? Die stapelten? Die starteten vom Teich, starteten die los und so schräg über mein Auto drüber. Ach so, verstehe. Ja. Und da hatte ich mich furchtbar erschrocken. Nee, und dann, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt hat's mit Enten mal ein Ende. Ist es nach all auch den Therapien, die du jetzt hinter dir hast, ist es so auf einem gleichen Niveau geblieben oder schlimmer geworden? Also ich dachte, ich kann irgendwo in Urlaub wohnen, wo ich meine, dass da eine hohe Entenquote ist. Das muss ich nicht haben. Wie ist es denn, wenn du ans Meer fährst und da Möwen sind zum Beispiel? Möwen gucken einen auch gerne an. Ja, aber ich fahre nicht ans Meer. Du fährst auch nicht ans Meer? Nein, ich fahre nicht ans Meer. Also ich fahre entweder in die Berge, aber da gibt es ja auch diese Teiche und das alles und die Bergseen. Aber das hält sich noch in Grenzen oder in Skiurlaub, aber ich fahr ich nicht. Also du fährst in der Tat nicht ans Meer wegen zum Beispiel der Möwen? Nee, fahr ich nicht. Wegen der Möwen? Ich habe die Möwen, ehrlich gesagt, ich war noch nie an der See und habe die Möwen getestet. Muss ich nicht. Also mir reicht das. Ja, ich habe meinen Urlaub, was soll ich denn dann davon, wenn ich dann da... Ich habe eine Idee, wo du hinfahren. Du müsstest immer in die Wüste fahren, in die Sahara. Da guckt dich keiner an. Ja, das ist vielleicht wahr, aber ich weiß ja nicht. Enten gibt es da nicht, ich wüsste nicht, wer dich da angucken sollte, außer vielleicht der eine oder andere Beduine. Ja, die machen mir ja keine Angst. Die machen ja keine Angst, eben, ja. Aber das ist ja irre. Ich hatte das jetzt zwar immer so gesagt vorige Woche schon und dachte, das ist dann wirklich eher ein Spaß, aber dass es wirklich jemand hat und so fungiert hat wie du mit Psychotherapie und allem Gedöns, das ist ja schon erstaunlich. Ja, und ich fühle mich halt, ich habe dir so gesagt, ich habe, also vorher, vor dem Roland habe ich ja noch mit, ich habe den Namen vergessen, mit einer Dame gesprochen von einem Team. Ja, genau, und die sagte, ich gebe dir einen anderen Namen. Oder du kannst dir einen anderen Namen geben lassen, weil ich dachte, meine Kollegen nicht erkennen. Ja. Oder am schlimmsten noch meine Patienten. Dann bin ich unten durch. Wenn ich denen morgen sage, brauchen vor der OP keine Angst haben und sie sagen, die zu mir und die vor uns vor der Ente. Ach, das aber jetzt ist der Name mit durchgerutscht. Aber Susi, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich glaube, wenn du mit Patienten zu tun hast und die merken, dass du auch vor gewissen Dingen Angst hast, bist du denen sympathischer, als wenn du so die absolut coole wärst. Ja, naja, also ich habe seitdem immer, jetzt brauche ich es zwar nicht mehr, aber jetzt habe ich es für die Patienten, ich habe immer Notfalltropfen, Rescue-Tropfen von Bachblüten dabei. Die habe ich damals dann genommen, wenn so eine Situation war, und die habe ich jetzt übertragen auf meine Patienten. Und wenn ich so einen ganz Lieben habe oder so, der ganz toll Angst hat, dann sage ich ihm halt auch schon, dass ich vor irgendwas Angst habe, aber ich sage nicht, dass es vor Enten ist. Das glauben die Leute wahrscheinlich dann auch gar nicht, aber die denken, du verarschst sie. Das weiß ich nicht. Also meine Familie, die glaubt mir, die haben es mir als Kind nicht geglaubt, wenn ich gesagt habe und geklärt habe, dass ich nicht Enten füttern will, aber jetzt mittlerweile wissen sie es, dass es so ist. Susi, vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast und mutig warst, dich zu deiner, dieser doch ungewöhnlichen Angst bekannt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, alles Gute. Gute Besserung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Dann tschüss. 1.31 Uhr haben wir, 1.32 Uhr gleich. Und wir haben heute eine Themennacht. Das Thema heißt Ängste und Phobien. Und ich möchte mit euch gerne über ungewöhnliche Ängste sprechen. Also wir haben gerade ja schon so einige Sachen gehört, Angst oder Ekel vor Luftballons, Angst vor dem Erbrechen, Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Habt ihr auch sowas? Oder ich habe es vorhin vorgeführt, wir haben hier Kollegen, die können das nicht ertragen, wenn man in ein Textilstück beißt, in ein T-Shirt oder ein Handtuch oder sowas. Also 0800 220 50 50, wenn ihr mir von euch erzählen wollt, oder mailt uns lumian@wdr.de. Dennis ist hier. Dennis ist 26. Hallo. Dennis. Hallo Dennis. Hier ist Denise. Denise, entschuldige, genau. Das lese ich jetzt auch gerade hier. Ich habe Angst vor Haare. Ah, vor Haaren. So ein Angstekel eher. Aber du trägst selbst Haare oder hast du dir die ganz kurz geschoren? Das nicht? Nee, ich habe selber Haare. Erzähl mal ein bisschen, was ist das genau für eine Angst und wann tritt die auf? Das hat angefangen in der Pubertät. Ich hatte die Haare selbst lange Zeit kurz. Mhm. Und ganz schlimm ist es vor Haare, die so rumliegen, lose Haare. Im Waschbecken, auf dem Boden, im Bad und so etwas. Genau. Egal von wem. Genau. Ekelst du dich auch für deinen eigenen Haaren, die im Waschbecken gelandet sind? Schon ein bisschen, ja. Mhm. Wenn du die Haare im Waschbecken siehst, ist ja der Klassiker, man guckt in den Ausguss und der ist voller Haare. Was ist dann mit dir und in dir los? Dann kommt schon ein gewisser Würgereiz hoch. Je nachdem kann es auch sein, dass ich mich übergeben muss. Also richtiger tiefer Ekel. Genau. Das ist keine Panik, keine Angst, das ist Ekel. Genau. Ja. Also als ich Single war, habe ich meine Bürsten alle 2 Wochen weggeschmissen. Ich habe die nie von den Haaren befreit. Mhm. Mittlerweile macht das meine Partnerin. Mhm. Und wenn sie den Haarknoll nicht in der Toilette wischt, sondern ab und zu mal Mülleimer und ich sehe das, dann muss ich mich auch sofort übergeben. Also du hast dich auch schon wirklich real übergeben? Ja, schon mehrmals. Weil du Haare gesehen hast oder einen Haarknäuel. Wie lang sind deine Haare im Moment? So bis zu den Ohren. Mhm. Und wie ist es, wenn du zum Friseur gehst? Ich habe zum Glück einen Friseur im Bekanntenkreis. Dann muss ich nicht unbedingt in den Laden rein. Ein Friseurladen ist für mich grausam. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn man so einen Ekel vor Haaren hat und sieht überall auf der Erde liegende Haare rum, man sieht, dass die Leute Haare auf den Schultern haben, auf den Keps oder was die so über die Schulter gelegt bekommen haben. Das ist eklig. Aber du könntest das aushalten in einem Friseurladen. Ja, klar, aber ich könnte dann niemals irgendwas essen oder so. Mhm. Ganz schlimm war es letztes Jahr, wo ich auf dem Festival war, von den Mettlern, die lange Haare hatten. Mhm. So beim Konzert oder so habe ich dann mich schon echt woanders hingestellt. Und geguckt, dass ich nicht bei Leuten stehe mit langen Haaren. Also, das heißt, du hast auch einen Ekel vor Haaren, die noch nicht ausgefallen sind. Genau. Also wenn die offen sind, lang und Ja, meistens ungepflegt. Mhm. Umso ungepflegter, umso schlimmer. Ja. Wenn das jetzt von Leuten kommt, zum Beispiel von deiner Partnerin, einem Menschen, den du sehr liebst, gibt es da einen gewissen Unterschied? Von meiner Partnerin, die hat lange Haare, habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja. Nur es kommt schon öfter von mir Zickereien, wenn sie die im Waschbecken lässt oder die Bürste nicht schnell genug sauber gemacht hat. Sie hat lange Haare, sagst du? Genau. Mhm. Kannst du ihr denn so mal zärtlich mit der Hand durch die Haare gehen? Mittlerweile schon, aber sie trägt auch meistens einen Zopf. Ach so. Aber wenn die nass sind, geht's gar nicht. Ach so, wenn es nass ist, dann ist es noch unangenehmer für dich. Genau. Mhm. Das heißt, du gehst wahrscheinlich auch gar nicht so gerne in deine Badeanstalt. Nee. Da habe ich, ich war jetzt mit meiner Nichte und meinem Neffe im Urlaub, da hatte ich Flipflops an. Mhm. Und habe möglichst nicht auf den Boden geguckt. Auch an dich die Frage, das habe ich die anderen gerade auch schon gefragt. Du bist jetzt 26, so wenn du jetzt die letzten Jahre so diesbezüglich da anguckst, wird das stärker, diese Phobie? Ich würde sagen, gleich geblieben. Mhm. Ein bisschen abgehärtet durch meine Partnerin, aber so außerhalb ist es schon gleich geblieben. Klingt schon ein bisschen so, als wäre das im Alltag schon ein Problem und würde dir auch würde dich belästigen. Ist das so? Ja, doch schon, ja. Wo ist es am kompliziertesten? Wo Menschenmasse sind oder bei Freunden, wenn die, gerade Frauen machen ja sich schon mal die Haare, dann ist es schon schwierig. Mhm. Oder wenn meine Nichte bei mir schläft, die ist 10 und fragt, ob ich ihren Zopf mache. Das ist dann nicht gerade schön. Ach so. Dann, wenn du anfassen musst und genau. Mit den Haaren. Ja. Ja. Fast alle können das ja nicht erklären, wenn sie so etwas Besonderes haben. Dennoch an dich auch die Frage, hast du eine Idee, woher das kommt? Nee, keine Ahnung. Überhaupt nicht? Mm-mm. Gibt es jemanden in der Familie, der das auch hat? Nee, nicht, dass ich wüsste. Wie reagieren denn so die anderen Leute, also deine Freundin oder vielleicht deine näheren Familienmitglieder, die das wissen? Wie reagieren die darauf, dass du dich vor deren Haare ekelst? Die können das nicht nachvollziehen, die meisten. Also Freunde schon, die nehmen da auch Rücksicht mit drauf. Aber kommen da nicht schon mal so Sprüche? Ach du komm, stell dich nicht so an. Ja klar, das so Sprüche wie eine haarige Angelegenheit, aber dann lache ich auch. Genau, dass Leute sagen, mein Gott, ich bin gepflegt, meine Haare sind sauber, nun mach mal nicht so ein Drama da drum. Ja, aber ich nehme das dann nicht persönlich. Ja. Also eine Haarphobie. Genau. Denise hat sie. Und sie hat uns davon erzählt. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Und Schlag auf Schlag geht's weiter mit Carola. Carola ist 25. Guten Morgen, Carola. Ja, hallo Domian, hallo. Hallo Carola. Hi. So, vor was ekelst du dich sehr oder vor was hast du besondere Angst? Ich habe Angst vor Maskottchen. Vor Maskottchen? Ja. Aller Art? Aller Art, ja. Also man kennt das ja aus dem Phantasialand oder Disneyland. Also man begegnet denen ja da oder auch mal beim Fußball. Und und ich habe das, seit ich klein bin, kann ich mir die nicht angucken, ich kann nicht in der Nähe sein. Ich habe da wirklich richtig Angst vor. Also du meinst mit Maskottchen jetzt so, was genau meinst du überhaupt damit? Also ich meine damit Menschen, die in einem kompletten Kostüm. Jetzt verstehe ich. Genau, verstehe ich. Die wirklich komplett eingepackt sind in einem Kostüm, also wo man gar keinen Menschen drunter vermutet eigentlich. Ich verstehe, das gibt es natürlich im Phantasialand, das gibt es manchmal jetzt auch im Karneval hier im Rheinland. Genau, ja. Bist du aus dem Rheinland? Ich bin aus dem Rheinland, ja, und kann aber mit Karneval gar nicht so viel anfangen. Ich weiß aber nicht, ob es damit zusammenhängt. Ja. Also ich glaube eher nicht, aber also Kostüme finde ich generell nicht so anziehend, sage ich mal. Also aber was Kostüm natürlich, beim Fußball gibt es das, da hast du völlig recht. Genau. Aber so sehr oft begegnet einem das ja im normalen Leben nicht, wenn man sich nur gerade sich mit dem Fußball beschäftigt oder in irgendeinem Freizeitpark geht. Ja, das ist richtig. Also man kann dem auch gut aus dem Weg gehen, Gott sei Dank. Also ich muss ja nicht in den Freizeitpark oder so und ich muss auch nicht zum Fußball. Das stimmt, aber als Kind da wird man ja, wurde man ja oft mal so in einen Freizeitpark geschleppt. Mhm, und da weiß ich noch, also richtig gravierend, wie schlimm das für mich war. Also dass da alle Kinder hingesprungen sind zu den ganzen Maskottchen. Fanden die gut? Genau, die fanden das alle toll und ich hatte richtig Angst davor. Also ich ja, aber vielleicht ist es so erklärbar, dass du einfach Angst davor hattest, weil du nicht wusstest, was das ist so richtig. Ja, also ich wusste auch, als Kind weiß man ja auch gar nicht, dass da ein Mensch drunter ist. Und ja, ich konnte auch nicht verstehen, wie die anderen Kinder das so toll finden konnten. Also ich wollte einfach nur weit weg. Heute bist du ja schon im reifen Alter von 25 und du weißt, dass da drunter ein Mensch steckt. Und genau, wenn, ja. Und wenn die Figur noch so putzig und nett aussieht, ist es für dich unangenehm. Es ist trotzdem unangenehm, ja. Also ich kann es nicht richtig beschreiben. Also natürlich weiß ich, dass da jemand drunter steckt, aber trotzdem habe ich Angst davor. Also das ist echt ganz komisch. Und ich habe auch mal geguckt, ob es irgendeinen Begriff gibt. Es gibt zwar eine Angst vom, eine Phobie vom Clown, aber nicht vor jetzt Maskottchen oder kostümierten Leuten. Eine Phobie vor Clowns, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, genau. Das gibt es. Das gibt's, aber das, also vor Clowns jetzt nicht explizit, aber einfach, also ganz explizit vor Maskottchen habe ich Angst. Ja. Ganz seltsam. Vor allem, ich denke mal, weil die Kostüme auch so steif sind. Also das finde ich ganz komisch, glaube ich. Ein Clown hat ja noch eine gewisse Mimik. Und da kann man das Gesicht sehen, das ist geschminkt und man kann die Augen richtig sehen. Ja, genau. Aber beim Maskottchen eben nicht. Was versuchst du, diese Angst zu beschreiben? Welche Angst ist das genau? Meinst du, wie ich dann reagiere? Oder, ja, du siehst ein Maskottchen und du sagst, du hast Angst. Was für eine Angst ist das? Ja, ich glaube, das ist die Angst, also dieses Gespielte, glaube ich auch. Also, dass ich nicht hinter diese Fassade richtig blicken kann. Also, dass ich weiß, also mittlerweile weiß ich ja, dass es nur gespielt ist. Also, dass das alles nur eine Fassade ist und ich glaube, das macht mir Angst, also dass das mir irgendwie widerspricht. Wenn ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es gibt ja so Mickey-Mäuse, ne? Als Maskottchen zum Beispiel. Genau. Oder irgendwelche anderen Disney-Figuren. Genau. Nehmen wir mal auch bei dir das Beispiel, ein lustiger oder humorvoller Freund von dir verkleidet sich als, sagen wir mal, als Donald Duck. Und wir spielen das mal durch. Und es ist dein Geburtstag. Ja. Und er geht in dein Zimmer, du schläfst noch. Du liegst im Bett, du schläfst und er stellt sich neben das Bett und macht ein Geräusch. Und deine Augen gehen auf und du siehst Donald Duck vor dir stehen. Oh, das war richtig böse. Also, das wäre schlimm. Das wäre ganz schlimm, ja. Auf jeden Fall. Oh, nee. Das wäre so ein richtiger Albtraum. Das ist schon schlimm, sich vorzustellen, was? Ja, das wäre nicht nett, nee. Ich weiß nicht, also ich habe auch gedacht, sowas haben eigentlich einige Leute. Also das habe ich auch schon mal gehört, dass es da einige Leute gibt, die sowas haben. Mhm. Und man kennt ja auch diese Chucky, die Mörderpuppe oder so. Ja, genau, ja. Da haben ja auch die Leute Angst vor. Ich meine, klar, die sieht ja auch recht jetzt wirklich grauenhaft aus, ja. Aber das ist, glaube ich, irgendwie, also steckt, glaube ich, so ein bisschen in jedem drin. Also so ein bisschen dieses Eklige vor diesem, ja, ich weiß nicht. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ja gut, bei der Mörderpuppe schon, aber bei Verkleidungen habe ich das überhaupt nicht. Aber nochmal zurückzukommen auf den Karneval. Wenn du durch Straßen läufst und da kommt dir der eine oder andere Frosch entgegen oder ein gar lustiges Häschen oder weiß ich was, jemand, der so verkleidet ist, wie empfindest du das denn? Ist nicht schön. Also ich mag's gar nicht. Wobei die dann ja meistens doch noch ein Gesicht haben, ne? Die haben dann nur so ein Kostüm als Hase oder als Frosch oder als Löwe. Ja, genau. Ja. Genau. Also wenn dann, wie gesagt, auch so einen Clown, der eine Mimik hat und irgendwie was Menschliches zeigt. Dann geht es. Dann geht's, aber sobald da so ein großer Kopf drauf ist, der sich nicht bewegt, finde ich es ganz eklig. Mal noch ein Gedankenspiel. Du würdest in so ein Kostüm hineinschlüpfen, also einen Donald Duck zum Beispiel. Ja. Wie wäre das? Du wärst dann das Maskottchen. Ich glaube, das wäre mir total egal. Das wäre ich habe das noch nie gemacht. Ich war noch nie in so einem Kostüm, aber Aber ich glaube, das wäre mir total egal. Also dann sehe ich, muss ich mich ja nicht sehen. Dann sehe ich ja nicht nur von innen. Also dann sehe ich, nee, das ist mir total egal. Also wenn ich mich am Spiegel ansehen würde, dann hätte ich wahrscheinlich wieder Angst. Genau, oder wenn dann dir ein anderes Maskottchen entgegenkäme, dann wäre es kompliziert. Dann wäre es wieder kompliziert, genau, ja. Was aber es alles gibt, wie verrückt. Wie verrückt. Ja, das gibt's auch, genau. Wie verrückt. Carola, danke auch für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Vielen Dank. Ja, gerne. Alles Gute, tschüss. Okay. Ciao. Ja, tschüss. Und hier ist Roland. Roland ist 57. Guten Morgen, Roland. Morgen, Domian. Hallo, Roland. Roland. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Zum Thema Phobien und große, ungewöhnliche Ängste. Ich habe wahrscheinlich so eine Art Höhenangst. Ja. Und sagen wir mal, eine lustige Geschichte oder was heißt mehr oder weniger lustige Geschichte darüber gab's. Ich fahre öfters mal nach Süddeutschland, da komme ich her, hörst du wahrscheinlich an meinem Dialekt. Ein bisschen, ja. Da muss man über die Moseltalbrücke fahren, die A61. Ah, ja, ja. Die ist über 100 Meter hoch. Ja. Und da bin ich auch immer drüber gefahren, ohne mir was dabei zu denken. Und eines Tages gab's einen Verkehrsstau. Mhm. Und der endete mitten auf dieser Brücke. Ah. Und in diesem Moment war mir klar, jetzt überfällt mich eine fürchterliche Angst und dem war auch so. Und zumal die Brücke wackelte natürlich auch. Mhm. Das war mir so nie bewusst. Und eine gewisse Schwingung hat ja so eine Brücke. Naja, die wackelt hin und her. Und zwar so, dass man das spürt. Ja, ja. Und ich musste halt etwa 10 Minuten auf dieser Brücke aushalten. Du saßt aber in deinem Auto. Ich saß in meinem Auto. Mhm. Zum Glück auf der Überholspur. Das war vielleicht noch ein bisschen besser, aber ich war bestimmt wie nass geschwitzt wie nach 2 Saunadurchgängen. Wobei, wenn man so mitten auf der Überholspur steht, ist das ja noch ein bisschen irreal, dass das eine Brücke ist. Man sieht ja noch ganz viel Straßenbelag rechts und links. Ja eben, das erleichtert das Ganze. Genau. Wenn ich jetzt rechts gestanden wäre, wäre das Brückengeländer näher gewesen. Das wäre noch schlimmer gewesen. Oder stell dir vor, der Stau hätte jetzt so lange gedauert und ihr hättet aussteigen können müssen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das heißt, du könntest auf so einer ganz großen Brücke, wo du ganz sicher stehst, wo ein Geländer ist, könntest du es nicht aushalten? Niemals. Niemals. Mhm. Also das ist undenkbar. Und seither, also nach diesem Erlebnis, ich habe es dann noch geschafft, mit dem Auto über die Brücke zu kommen. Danach wurde mir übel. Ich musste mich also im Auto erstmal hinlegen, die Beine aufs Armaturenbrett und eine Weile warten, bis sich das Adrenalin abbaute, bevor ich weiterfahren konnte. Mir war richtig übel geworden davon. Mhm. Und anschließend, ich fahre ja öfters darunter, war mir klar, über diese Brücke fährst du nie wieder. Aber manchmal muss man das ja dann, ne? Sonst ja, ich bin dann einfach eine Ausfahrt vorher rausgefahren und bin durchs Tal gefahren, auf der anderen Seite hoch und wieder auf die Autobahn drauf. Ja, wenn es so einfach geht. Das geht, aber das ist natürlich verrückt. Also das kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen, was du da erzählt hast, aber es erinnert mich an etwas, was ich habe. Ich habe eine Phobie vor Aufzügen. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich, wobei das nicht in dem Sinne eine Phobie vor dem Aufzug ist, der macht mir gar nichts aus. Es ist die Phobie, im Aufzug stecken zu bleiben. Und bei mir ist es die Phobie zu fallen oder die eigentliche Angst hat mit Fallen zu tun. Ja. Ja. Und auf den Kölner Dom. Ich habe also schon x Anläufe unternommen und du kennst das bestimmt, da oben kommt dann so eine Treppe aus Gitter, wo man durchgucken kann und spätestens da ist Schicht im Schacht und da kann ich keinen Schritt mehr weitergehen. Du bist, und dann kriege ich auch weiche Knie. Ja, du bist Süddeutscher, kommt aus Süddeutschland, da sind die Alpen dann auch nicht mehr so weit. Kannst du denn auf die Berge gehen? Auf die Berge kann ich gehen, aber sagen wir mal, da wo man sich anzahlen muss, da ist dann auch, das mache ich nicht mit. Das ist der Schluss. Also wäre für dich kein idealer Beruf der Beruf des Dachdeckers gewesen? Nee, niemals. Oder gar Schornsteinfeger. Ja, Schornsteinfeger, das ist natürlich auch das wäre die Hölle. Hast du das auch immer dein ganzes Leben lang schon gehabt? Ja, seit ich denken kann. Ja. Ja. Man lernt ja, wenn man sowas hat, lernt man damit ja irgendwie umzugehen. Also, ja, so ein Stück weit. Also ich fahre heute ja mittlerweile wieder über die Moseltalbrücke, zwar noch mit jede Menge Beklemmungen, aber ich habe für mich eine Strategie erarbeitet, wenn man das so will, oder herausgefunden, wie ich das schaffen kann. Ja. dass ich nicht vorher immer runterfahren muss durchs Tal und auf der anderen Seite hoch, denn das war wirklich so. Ich konnte erstmal da nicht mehr drüber, das ging gar nicht mehr. Ich muss gerade daran denken, ich fahre oft, wenn ich nach Schweden oder Norwegen fahre, über die Öresundbrücke. Da möchte ich niemals drüber fahren. Das ist eine unglaublich riesige Brücke zwischen Dänemark und Schweden. Da könntest du gar nicht fahren. Da müsste man mir die Augen verbinden und da müsste ich einmal ein Steuer setzen, dass ich nicht mehr sehe, dann ging es vielleicht. Ja, aber ich kann das bestätigen mit meiner Aufzugsphobie. Man findet Vermeidungsstrategien. Meistens gehe ich zu Fuß, was natürlich dann auch wieder sehr gut ist, dass man Bewegung hat. Ich renne dann auch mal im fünften, siebten Stock zu Fuß. Aha. Und fahre nur in den allernötigsten Ausnahmefällen, fahre ich dann Fahrstuhl. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Also mit der Moseltalbrücke habe ich es mittlerweile so geschafft, dass ich zum einen nicht auf der rechten Spur fahre, sondern immer die Überholspur nehme. Mhm. Und dass ich dann, bevor ich auf diese Brücke komme, weil die geht ziemlich gerade da drüber, auf der gegenüberliegenden Seite einen Punkt mit den Augen. Ich verstehe. Und den nicht mehr loslassen. Guter Trick. Da drüben ja, bin. Sehr guter Trick. Genau sowas eignet man sich dann an, um damit umgehen zu können. Ja, das ist zwar sehr mühsam, aber damit habe ich es am Anfang dann geschafft und es hat sich jetzt ein klein bisschen gebessert durch diese Strategie. Ich fahre wieder mittlerweile da drüber, auch wenn ich mit Motorrad fahre, das fahre ich auch manchmal, da ist das genauso und das kriege ich mittlerweile wieder so hin. Das heißt, sowas wie Bungee-Jumping oder so wäre für dich auch nichts. Das ist die Hölle. Das wäre die Hölle. Das ist absolut die Hölle. Allein schon das Zugucken ist Hölle. Ja. Also ja. Da schlägt mir das Herz bis zum Hals. Da gibt es ja im Verbrzaska-Tal im Tessin, vielleicht kennst du das. Nee. Verbrzaska, das ist ein Fluss und der ist da aufgestaut. Ich glaube 260 Meter oder 230 Meter. Ich weiß nicht, so ungefähr ist diese Staumauer und da machen die Bungee-Jumping. Ja, das sieht schon mal sehr, sehr beeindruckend aus, sage ich mal. Absolut fürchterlich. Für dich fürchterlich, genau. Ja, ja, und in der Finnloher Straße haben die das auch mal gemacht. Da hatten die vom Colonia so einen Kran aufgestellt. In Köln? Ja, das war, glaube ich, da bei der Piusstraße, kennst du bestimmt, und da haben die Bungee-Jumping gemacht. Wahnsinn, ja. Colonius ist unser Fernsehturm. Also ja, genau. Roland, danke für deinen Anruf und dass du uns das von dir erzählt hast. Vielen Dank. Gerne geschehen. Tschüss. Ciao. Tschö. Und hier ist Marvin, 22. Guten Morgen, Marvin. Guten Morgen, Domian. Hallo. Was ist bei dir los? Ja, ich erzähle, ich weiß gar nicht, ob das direkt eine Phobie ist. Ich habe Probleme mit Tontöpfen. Unlackierten, unbehandelten Tontöpfen, also die für die Blumen, diese terrakottafarbenen, ja, orangenen Tontöpfe. Also wenn ich die anfasse, verziehe ich mein Gesicht und ich meine, selbst Kaffeetassen, die bestehen ja auch aus Porzellan und dieser raue Boden, wenn der, sag ich mal, unter so eine Kaffeemaschine oder unter so eine PET-Maschine kommt, dann dieses raue Geräusch ist da. Also es ist schön, wenn es unbehandelt ist, wenn es rau noch ist. Richtig, genau. Sobald eine Glasur drüber ist, ist gut. Ist kein Problem. Nur wenn es rau ist. Es geht wirklich nur um die raue Sache. Also ich sag mal, Skateboards, die haben auch so eine Anti-Rutschmatte drunter. Ja. Die sind ja auch rau. Aber da habe ich kein Problem mit. Aber wenn ich so einen Tontopf, den kann ich nicht anfassen. Also es geht nur ums Anfassen oder auch ums Angucken? Nee, es geht um Anfassen. Um Anfassen. Mhm. Genau. Wenn es anfassen müsstest, was ist dann? Dann würde ich das Ding am liebsten fallen lassen. Mhm. Das klingt total verrückt. Also ist es ein Unwohlsein, ein Ekel davor? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ich sag mal, Tontöpfe in der letzten Zeit habe ich jetzt nicht oft angefasst. Ich meine, ich wollte sagen, so oft kommst du ja wahrscheinlich damit auch gar nicht in Berührung. Nee, eigentlich nicht. Aber so Kaffeemaschinen und mit Tassen. Also wenn ich mir morgens einen Kaffee mache oder einen Kakao mache und die, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, so eine Senseo, die hat da drunter noch eine Metallplatte. Ja. Und die ganzen Tassen, die sind da unten rau gefräst. Die sind jetzt nicht auch unten drunter lackiert. Ja. Und die haben da unten drunter noch so eine raue Oberfläche. Ja, das ist so ein Metall und Stein. Ja, genau. Ja. Dieses Grauenzeug. Also mein Gesichtsausdruck ist da manchmal echt, aber ich weiß mir auf die Lippen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile, wir können da Millionen Beispiele noch erwähnen, ja, was wir jetzt schon allein gehört haben, für merkwürdige Dinge. Das ist wahrscheinlich bei dir auch nicht erklärbar, ne? Richtig. Ja, also ich hab auch einige Freunde, die empfinden das genauso, ne? Du hast Freunde, diese impfen das genau. Die haben auch das Problem, sobald die dann einen Tontopf oder die Kaffeetasse da drunter schieben, dass sie dann auch sagen, oh, das ist schon ein Zufall, dass du denn so Leute kennst. ja, damals war immer, ich glaube, viel dieses Tafelkratzen. Mhm. Ja, genau, genau. Das ist halt, ja, das ist auch sehr schlimm, ja. Ich glaube, das haben ganz viele Leute mit dem Tafelkratzen, dass das nicht geht. Also, ja, da habe ich Marvin mag keine Tontöpfe. Richtig. Und wenn du mal irgendwann eine große Terrasse hast, dann dürfen da keine unbehandelten Tontöpfe stehen. Richtig. Oder ich fasse die mit den Handschuhen an, dann habe ich kein Problem damit. Oder so. Ja, so kann man es lösen. Marvin. Ja. Ja? Achso. Danke, Auto. Achso, du hast noch einen. Erzähl, gerne. Ich habe noch eine zweite Phobie, in Anführungszeichen, wäre auch noch, wenn ich aus der Dusche komme und die Finger nass sind. Mhm. Dann sind die auch rau. Mhm. Die kann ich dann auch nicht, also da kriege ich Gänsehaut von. Wenn ich nasse Finger habe, ich sag mal, auch gerade aus Handschuhen rauskommen oder aus der Dusche kommen und die Fingerkuppen aneinander reibe, geht auch nicht. Deine eigenen Fingerkuppen? Also und meine eigenen Fingerkuppen, genau. Das geht erst weg, wenn es dann getrocknet ist. Genau. Ja. Dann ist wieder alles in Ordnung. Marvin, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss, ciao. Danke, tschüss. Und hier ist Barbara. Barbara ist wie alt? Hallo Barbara, wie alt bist du? 67. Ja, schon. Schön, dass du da bist. Ja. So, welche Angst hast du oder Phobie? Ja, ich war mir nicht im Klaren, dass ich eine habe. Aber vorhin, als ich deine Sendung angemacht habe und ich in das Tuch beißen sah, da wurde mir schlecht. Und ich hatte wirklich eine Gänsehaut. Das habe ich, seit ich Kind bin. Ich dachte gar nicht, dass es eine Phobie ist. Jetzt bist du der dritte Mensch, den ich kennenlerne, der das hat. Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Gestern Abend. Also ich brauche nur daran denken, dann kriege ich eine Gänsehaut. Das ist und ja merkwürdig. Und es darf nur, also nass darf das sein, dann geht's. Wie, nass darf es sein? Also nasses Tuch, da hätte ich kein Problem. So ein nasser Waschlappen oder so. Nasser Waschlappen aber geht? Aber wäre der trocken? Aber der trockene, das trockene Tuch, ich hab's ja noch liegen. Das ist so ein furchtbarer Gedanke, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich will dich nicht quälen, ich mach's jetzt nicht nochmal. Nein, das ist auch gar nicht schlimm, weil ich kann damit umgehen. Und ich muss das ja auch nicht aufhören. Ja, man kann da kann man ja auch gut mit leben. Man ja, aber die in den Mund stecken jetzt, bitte. nein, ich mach's nicht. Kann ich nicht weiter singen. Nein, keine Sorge. Hast du das dein ganzes Leben lang gehabt? Ja, immer. Ja. Ich kann mich nicht anders erinnern. Ich habe das immer und ich habe das gedacht, jeder hat ja so seins, nicht? Ich habe mir nie was dabei gedacht, aber meinem letzten Lebensgefährten, mit dem ich immerhin 17 Jahre zusammen war, habe ich das dummerweise erzählt. Mhm. Nicht? Also irgendwie sind wir mal drauf gekommen und da hat er mich ständig mit geärgert. Nicht? Und ich stopfte gleich was in den Mund oder irgend sowas so als Scherz. Ja. Und das war dann immer da. Und er hat sich dann köstlich amüsiert. Und mir ging es richtig schlecht dabei. Ja. Nee, aber eigentlich weiß das gar keiner, weil ich habe da nie ein Thema draus gemacht, weil ich das überhaupt nicht... Das ist ja in dem Fall auch wieder so merkwürdig, dass man das selbst nicht mag. Man ekelt sich davor und man ekelt sich sogar, wenn man jemand anderen sieht, der das also, tut. Also wenn ich das sehe, dann würde ich die Krise kriegen. Dann gehe ich weg. Ne? Das könnte ich nicht ertragen. Ja, ja. Meine Tochter ärgert mich manchmal damit ganz selten. Die weiß das natürlich. Die weiß das. Die weiß das, klar. Aber wie war denn das, als deine Tochter klein war? So Kinder kauen doch gerne mal irgendwelche Sachen rum. Ja, aber nicht auf trockene Tücher. Da hast du gesagt, die Mädchen gibt's nicht. Nee, also das hätte sie nicht gedurft. Ja, weil da hätte sie einen Schnuller gekriegt oder sonst irgendwas. Und dann glattes, nicht? Es muss so glatt irgendwie sein, oder? Angenehm, vielleicht so ein ganz so Satin, das könnte ich vielleicht noch nehmen. Ja. Nicht? Aber aber das soll ich ja. Frottee ist furchtbar. Ich habe es Frottee. Frottee ist ganz schlimm. Ja, Frottee ist das Schlimmste. Das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellt. Also so ein Frottee-Handtuch. Ein Frottee-Handtuch im Mund, das ist. Ich habe schon vorhin dem Herrn am Telefon gesagt, er hat mich ja schon ein bisschen ausgefragt. Ja. Und er meinte dann schon was, und ich habe schon gesagt, das Schlimmste wäre, also ich habe gar keine so große Angst, dass, wenn ich mal überfallen wäre, dass mit mir was passiert, aber dass mir mit einem trockenen Knebel im Mund steckt, das wird mich umbringen. Ja, stimmt. Das kann einem ja passieren, wenn man überfallen wird. Ne? Genau, alles andere könnte ich ertragen, die können mich fesseln und sonst was, aber bitte keinen Knebel. Also, aber wie soll ich denen das erklären? Wie will man denen das noch kurzfristig dann nahe bringen? Ne? Müsste man ja irgendwie können, aber das wäre wirklich richtig schrecklich. Also Barbara, auch an dich vielen Dank, dass du noch angerufen hast. Aber gerne, das lag mir echt am Herzen. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir viele ungewöhnliche Sachen gehört. Und wie gesagt, ich glaube, da gibt es zahllose Beispiele. Jeder Mensch hat wohl sowas. Es gibt keinen Menschen, Da hab ich so ein bisschen rumgefragt auch schon, es gibt keinen, der gar nichts hat. Jeder hat irgendwie eine Macke, eine kleine Macke. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut, zugehört habt, dass ihr angerufen habt. Morgen sind wir auch da, trotz Weiberfastnacht. Um 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, eine freie Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen. Bye bye.